Sie hören den Kompressor im Deutschlandradio Kultur. 2012 war im sächsischen Heidenau die Welt zumindest noch so in Ordnung, dass das Städtchen von engagierten Bürgern seinen eigenen Soundtrack-Titelsong für einen offiziellen Imagefilm bekam. Ja, das dazugehörige Video zu diesem Lied rund um das Zuhausgefühl in Heidenau macht im Moment im Internet die Runde als bitterer Beweis dafür, wie sehr Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinanderklaffen können. Heidenau ist derzeit der Ort, der mit für die dramatischsten Schlagzeilen in Sachen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus sorgt. Hunderte Menschen haben sich am Wochenende dort versammelt, randaliert vor einer Notunterkunft für Flüchtlinge, haben sich Auseinandersetzungen mit Polizei und linken Gruppen geliefert. Dieses Zuhausgefühl 2012, so hübsch besungen, war so sicher nicht gemeint. Wir sprechen mit Wolfgang Kaschuber, dem Direktor des Berliner Instituts für Migrationsforschung der Humboldt-Uni Berlin. Schönen guten Tag, Herr Kaschuber. Wichtig ist uns vorab, nicht pauschal zu sprechen. Auch in Heidenau gibt es natürlich engagierte und freundliche, offene Menschen, die den dort Ankommenden gegenübertreten. Aber die Sache mit diesem Zuhausgefühl aus dem Video klingt heute natürlich äußerst zynisch. Wie passt das denn zusammen? Naja, wir wissen ja aus der Geschichte, wie aus der Gegenwart, dass gerade kleinere Gemeinden durchaus anfällig sind für ein Wir-Gefühl, das sich gegen ein Die richtet. Und die sind immer die anderen. Und die anderen sind sehr oft eben diejenigen, die anders aussehen, einen anderen Glauben haben oder eben zugewandert kommen in eine Gesellschaft, die sich als Gemeinschaft versteht. Dafür gibt es natürlich einen historischen Grund, die Dörfer, die kleinen Städte, waren bis vor rund 100 Jahren überwiegend Bauern- und Handwerkerstädte. Und die Äcker und die Handwerker ließen sich nicht vermehren. Also man musste im Grunde genommen natürlich auch Fremde abhalten, um überleben zu können. Und dadurch haben wir eben in diesen kleineren Gemeinden fast bis heute wenig Mobilität. Und das Zweite könnte man sagen, ist natürlich so eine Art kulturelle Tradition, ein Überschuss. Man betrachtet dieses Wir als homogen, als ähnlich, als konform. Also man will im Grunde genommen eben dieselben Nachbarn haben, wie man selber ist. Und das öffnet natürlich für neue und Fremde wenige Türen. Aber dieses Wir, das Sie jetzt so analysieren und historisch einordnen, würden das diejenigen, die dieses Lied zum Beispiel komponiert haben, auch so verstehen? Also wenn man solche Lieder singt, dann glaube ich, versteht man sich in dem Moment theoretisch schon als eine eher weltoffene Stadt, oder? Ja, ich würde auch vermuten, 2012, als dieses fröhliche Lied getextet und gesungen worden ist, hatten die Heidenauer bestimmt auch das Gefühl, ja, manche jüngere Leute wandern ab, vielleicht kommen neue hinzu, wir stellen uns weltoffen dar, wir wollen ja auch weiterhin überleben und viele Gemeinden, gerade auch in Sachsen, leiden ja unter Abwanderung und das war sicher gut gemeint. Die Umstände, die Kontexte haben sich in der Zwischenzeit aber natürlich verschoben. Und wenn dann, und das muss man einfach dazu sagen, in den Medien und in der Politik eben drohende Szenarien an die Wand gemalt werden, die ganze Welt will nach Deutschland und vielleicht auch nach Heidenau, dann wird aus diesem offenen Wir, das sicher ehrlich gemeint war, eben möglicherweise ein ganz anderes, ein verschlossenes Wir. Und vermutlich, also ich würde mal die Hypothese wagen, ist diese Heidenau-Hymne 2012 von ganz anderen Leuten getextet worden, als von denen, die heute eben mit Fackeln auf Polizisten werfen. Wer dann willkommen ist und sich setzen und das Zuhausegefühl bekommen soll, das sind dann die Leute, die ähnlich sind wie man selbst. Wenn man jetzt dieses Wir-Gefühl wieder so anschaut, wie sie es auch eingeordnet haben. Also willkommen sind dann doch eher die Menschen, die einem gleich sind oder ähnlich sind? Ja, also das ist, glaube ich, durch die Geschichte hindurch immer so, dass gerade in den kleinen Gemeinden, die wir dann Face-to-Face-Gesellschaften nennen, jeder kennt jeden. Das heißt aber auch, jeder weiß was von jedem und jeder kontrolliert jeden, dass man da natürlich Ähnliches haben will. Also Leute, die mit dem Rasenmäher und dem Schwenkel ähnlich umgehen wie man selber, etwas boshaft gesagt. Mhm. Und man macht es dann Neuen auch nicht so ganz einfach. Und wenn diese Neuen dann noch in besonders schwieriger Lage herkommen, sich mit den örtlichen Regeln gar nicht auskennen, auch oft sprachlich nicht verständigen können, dann macht man eben aus diesen aus dieser Menge der individuellen Flüchtlinge eine bedrohliche Masse. Und genau dies ist natürlich der Punkt, wo dann manchmal ein dummes Schlagwort der Politiker von der Einwanderung in Sozialsysteme, als ob die Leute leichtfertig fliehen würden, reicht, um den Neonazis eben dann ein Stichwort zu geben wie Heimatverteidigung. Verrät dann also dieser Imagefilm etwas und jetzt eben diese Realität, in der dieser Imagefilm nochmal rausgekramt worden ist, etwas über den Ort Heidenau speziell oder dann doch eben über die sogenannte Provinz und den Gegensatz zur Stadt, zumindest was Toleranz und Akzeptanz betrifft? Ne, wir haben natürlich Vorfälle ähnlicher Art auch in der Stadt, aber in der Regel bilden sich dort dann kritische Gegenkräfte, die also sagen, so sind wir doch nicht. Wir wollen anders sein, leichter, weil jeder Konflikt in einer kleinen Gemeinschaft natürlich einen Riss durch die Gemeinschaft zieht. Deswegen traut sich auch manchmal keiner dagegen anzutreten. Und es ist sicherlich vieles sozusagen generell ein Problem der kleinen Orte. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir sehr viel mehr darüber nachdenken, dass Flüchtlinge in urbanen Umfeldern besser aufgehoben sind, weil sie mehr Angebote haben, mehr Vielfalt haben und auch mehr Arbeitsmöglichkeiten haben. Aber Heidenau bei Nacht ist doch eine schaurige Veranstaltung. Und dass sich da Politik, Polizei und die Zivilbevölkerung, und ich nenne die mal so, diejenigen, die das anders wollen, nicht dagegen stellen und nicht diejenigen isolieren, die da mit Fahne und Fackel voranziehen, das ist eben bedauerlich und das ist schon eine Zuspitzung spezifisch jetzt in Heidenau. Dankeschön an Wolfgang Kaschuba, den Direktor des Berliner Instituts für Migrationsforschung der Humboldt-Universität.